Abschnitt 17 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Eine Messe des Jack Oplatka. Wenngleich kein sonderlich originelles, wenngleich ein billiges, so ist es doch ein poetisches Gleichnis, das vom ausgelaufenen Ei. Sonst verwendet Jack Oplatka keinerlei solche Vergleiche. Sonst erzählt er, Klammer auf, gern und Klammer zu, sachlich, vielfach von technischen Termini und amerikanischen Interjektionen unterspickt, von seinen Konflikten und Berufen. Absolut wahr, jedoch höchst unglaubwürdig. Sich dieser Unwahrscheinlichkeit bewusst, müht er sich eben durch Sachlichkeit, Sachkenntnis, Termini und Genauigkeit alles zu beweisen. Aber das Auge, es ist auf dem Boden gelegen, wie wenn ein faules Ei ausgeronnen wäre. Mit diesem Vergleich weicht er immer der Antwort aus, wenn man ihn fragt, wieso seine rechte Augenhöhle leer ist. Seit wann? Bei einer Keile. Ja, aber wo ist diese Keilerei gewesen? Das war über dem großen Jam. Er war nämlich in Amerika, wie wir uns schon aus der Durchsetzung seiner Berichte mit amerikanischen Brocken denken können, und ist stolz darauf. Über den großen Jam ist er bereits als ganz kleiner Junge durchgebrannt, nach einem Überfall auf seinen Lehrer. Bald ist er wieder zurückgekommen. Klammer auf, ist er doch jetzt erst 19 Jahre alt, Klammer zu. Seither lässt er sich Jack nennen. Klammer auf, vormals hieß er Kobi, Klammer zu, trägt Watte in den Rockschultern, Scheitel in der Haarmitte, Nacken rasiert, Hosen breit und aufgekrempelt. Keine Hosenträger, keinen Stock. Spricht oft von drüben, aber nichts davon, warum und wo es war, dass einmal sein rechtes Auge auf amerikanischem Boden lag, wie wenn ein faules Ei ausgeronnen wäre. Zu wetten ist, dass es bei einer Keile mit einem Orl war, wie das jüdische Jargonwort für einen Christen lautet. Oh, nicht etwa, dass er ein Christenhasser wäre. Im Gegenteil, er ist aus religiösem Ghettohaus und scheu respektiert er die Frömmigkeit Andersgläubiger. Er achtet die Frömmigkeit an sich, ist, vorausgesetzt, dass diese Worte existieren, panreligiös, allfromm. Seine Plattenkollegen sind fast ausnahmslos Arier. Sie nehmen ihn für voll. Und sicherlich ist er darauf stolz, dass er nicht wie ein Jude aussieht, obschon er darauf stolz ist, dass er ein Jude ist. Sich immer, natürlich bloß außerdienstlich, man wird es sehen, nachdrücklich dagegen wehrt, wenn man ihn für einen Orl hält. Und wie nachdrücklich. Gegen die Christen hat er nur eines einzuwenden. Sie halten die Juden für Feiglinge. Diesem Irrglauben entgegenzutreten, sie von diesem Wahn zu bekehren, das hält Jack Oplatka für seine Sendung. Fällt je in seiner Hörweite eine gegen Juden gerichtete Äußerung, lässt sich je in seiner Sehweite eine Gebärde antisemitisch deuten, so ist ihm das Gegrüß der Anlass zu Rache und Radau, zu gewalttätigstem, rohestem Dementi jener Ansicht von der Feigheit aller Juden. Klammer auf. Ob er sich nun wirklich deshalb zu seiner Propaganda der Tat, seiner handgreiflichen Aufklärungsmission entschlossen hat und so aus der Theorie heraus gewollt zum Gewalttäter wurde, oder ob sie einem rassengemäßen Ressentiment oder gar einfacher Rauflust entstammt und die ethische Rechtfertigung erst a posteriori zurechtgelegt ward, dieses werden früher oder später die Gerichtspsychiater entscheiden, Klammer zu. Übrigens wartet er keineswegs immer auf einen Anlass zu solchem Dementi der Tat. Plötzlich steht er zum Beispiel im Kaffeehaus auf, geht auf einen gesichtsroten Feldwebel zu, der friedlich seine Hand im Schoße, Klammer auf, seiner Begleiterin, Klammer zu, ruhen lässt. Geht auf ihn zu und mit der Frage, wer ist ein beschissener Jud, versetzt er dem Ahnungslosen einen Schlag ins Gesicht und das Lokal in Aufregung. Gegenhieb, Prügelei, Parteienspaltung, Sausen von Biergläsern, zersplitternde Kaffeetassen, Kellnerinnen kreischen, entsetztes Niederhalten eines gar nicht so ernst gemeinten Säbels durch viele Hände. Ein bisserl Blut, Hinauswürfe, Arretierungen, zumindest Arretierung Jack Oplatkas. Man fragt ihn, Klammer auf, man fragt ihn nicht, Klammer zu, warum hast du die Rauferei angefangen? Der Feldwebel hat doch keinen Ton gesprochen. That's right. Aber der All soll nicht meinen, ein Jud fürchtet sich. Wie gesagt, sonst hat er nichts gegen Christen und Christentum, ist sogar im Gegenteil dessen treuester Diener, was Leute aus bürgerlicher Welt schwer zu begreifen vermögen. Herr Süß ist so einer. Der dicke Herr Süß kam zufällig einmal ins Café Savoy in Begleitung des Journalisten K., eines Freundes von Jack Oplatka. Jack zum Journalisten. Gut, dass du kommst. I have something for you. Du musst einen Artikel hineingeben in die Zeitung, was das für eine Wirtschaft ist in den Prager Tumis. Herr Süß, aufhorchend, einen Artikel an seiner Quelle zu vernehmen, aufhorchend, dass ihm kein Wort des berühmten Jack Oplatka verloren gehe oder unverständlich bleibe, unterbricht. Verzeihen Sie, Herr Oplatka, was sind Tumis? Eine leere Augenhöhle richtet sich, unwillig ob solcher Unbildung, dem fremden Frager entgegen. Doch wird der belehrt, dass Tume der Ausdruck jüdischen Jargons für Kirche ist. Was ist denn los in den Prager Tumis, Jack? Also, das ist so. You know, ich arbeite schon 8 Monate bei Janku. Beim Pater Janku, ja. All right, bei St. Heinrich. Schon seit Trinitas. Vorher war ich doch Pompis Funebre und einmal hat ein Ministrant gerade vor der Missa pro Defunctis in der Sakristei die hinfallende Krankheit bekommen. So hab ich mir das Hemd angezogen und hab ihn vertreten. Seit Sonntag Trinitas bin ich dort der ständige Ministrant. Trotzdem der Janku die Heinrichsschule hat, mit Schuljungen genug, die umsonst ministrieren möchten, bloß aus Covid. Warum verwendet er also die Buben nicht? Oh, früher hat er's ja gemacht, aber ich bitte dich, nimmt er Musterknaben, solche blasse Bürscherl, dann werden sie noch ein paar Tagen krank, wenn sie jeden Morgen um 6 Uhr in der Kirche sein müssen, oder sie schlafen nachher in der Schule ein. Ist das ein Wunder? Always aufpassen auf das Stichwort, das ganze Sidderl lateinisch aus dem Kopf her sagen, immerfort steif herumlaufen, das schwere Messbuch auf dem linken Arm oder mit dem Messpult oder mit der Kanne oder mit dem Räucherfass, von der Epistelseite zur Evangeliumsseite. 7 Meter breit ist das Altarschiff von St. Heinrich und hat 6 Stufen. Immerfort hinauf und herunterrennen mit lauter Machleukes. Das ist keine Kleinigkeit for such a child. Lässt er aber gesunde Jungen ministrieren, dann treiben sie in der Sakristei lauter Lausbübereien. Hat denn so ein junger All eine Ahnung davon, was ein heiliger Ort ist, ein Sanktuarium? Du möchtest also, dass ich einen Artikel gegen die Verwendung von Kindern zu Ministrantendiensten schreiben soll? Oh no, my boy, das ist mir ganz egal, trotzdem man das gewiss verbieten sollte. Aber für mich ist das keine Konkurrenz. Janku weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. An Wochentagen bei der stillen Messe ministriere ich ganz allein. Am Sonntag bin ich der Oberministrant und trage dem Geistlichen den Weihkessel nach und das Aspergill. Pardon, Herr Oplatka, was ist ein Aspergill? Das rechte Auge Jacks hüllt sich geschmeichelt, misstrauisch, bedrohlich dem zwischenfragenden Herrn Süß entgegen. Son of a bitch, lange werden Sie mich nicht häkeln. Zuerst verstehen Sie nicht jüdisch, dann verstehen Sie nicht katholisch. Was verstehen Sie denn eigentlich? Aber dann, stolz auf Amt und Wissen, gibt er doch die Erklärung. Das Aspergill ist ein Lulev, verstehen Sie? Ein Weihwedel. Also, das Aspergill trage ich und ich zünde beim Sanctus die Sanctuskerze an. Wenn eine Missa Solemnis bei ausgesetztem Allerheiligsten ist, bin ich unter den vier Ministranten der Obermacher, der Räucherfassträger. Und bei einem Begräbnis oder einer Prozession, wenn die anderen weiße Rochetten ohne Ärmel anhaben und die Kerzen tragen, hab ich eine Dalmatik an und gehe mit dem Kreuz den ganzen Leichenzug voran. Ich bin eigentlich gar kein Ministrant mehr, ich bin schon eine Art Schlattenschammes, der zweite Messner. Also was hast du eigentlich gegen die Tumis? Was für einen Artikel soll ich denn in die Zeitung geben? Ja, richtig. Also gestern sagt der Viverka, der Küster von St. Heinrich, zu mir, ob ich hinausgehen will in die Scharka, in der Andreaskapelle die Messe zu ministrieren. Er möchte sich in der Heinrichskirche für diesmal mit den zwei Buben behelfen. Warum, frage ich. Da erzählt mir der Viverka a long story. Es ist ein Kaplan da gewesen, der gehört zum Strahower Stift. Aber Sonntag liest er bei St. Andreas das Hochamt. Und er hat geklagt, es war bis jetzt ein Ministrant dort, ein armer, blödsinniger, der hat 30 Jahre draußen ministriert. Aber in dieser Woche ist er gestorben und es ist Unordnung dort, weil die Kapelle keinen Messner hat und der Kaplan hat verlangt, der Viverka möchte hinauskommen, die Sachen ein bisserl herrichten. Der Viverka hat aber doch keine Zeit, Landpartien zu machen. Und da hat er dem Kaplan versprochen, er wird mich schicken. Ob ich hinausgehen möchte? Gut, sag ich, ich gehe hinaus. Sie werden ja verschlafen, Oplatka. Um 8:30 ist die Messe, um 8 müssten Sie dort sein. Und Sie haben fast eine Stunde zu gehen. Machen Sie sich keine Sorgen, sag ich. Ich sitze bis 7 Uhr früh im Café Kagoi. Dann gehe ich hinaus. Verschlafen könnte ich nur eine Nachmittagsmesse. Und heute früh warst du draußen. Ja, Hallewei wäre ich nicht hinausgegangen. Wir haben heute Nacht Kottesek gespielt, Gottes Segen bei Kohn. Und um 7 Uhr war ich gerade im schönsten Verlieren. Was nutzt das, sag ich mir. Gottesdienst ist Gottesdienst. Bin aufgestanden, hab mein Geld im Schüssel gelassen und bin hinausgegangen in die Scharka, im ärgsten Kot. Wie ich hineinkomme in die Sakristei, habe ich schon gesehen. Das war eine Wirtschaft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Fingerdick ist der Staub überall gelegen, die Messgewänder mindestens seit 2 Jahren nicht gewaschen, die Volants abgetrennt, ich habe sie anspendeln müssen, weil ich Angst gehabt habe, sie fallen während der Messe hinunter. Die Stola war direkt zerfranst, mein Ehrenwort. Das Beretum war auf der einen Seite eingetäpscht, die Lavabotücheln waren ungewaschen zusammengefaltet, die Patena war nicht einmal zugedeckt und die Reserveoblaten für die allgemeine Kommunion waren ganz staubig. Das ist doch die höchste Hygiene. Ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Hochwürden, habe ich gesagt, das soll ein Gotteshaus sein. Das sieht aus mit Vergeben wie ein... Und der Kaplan? What could he do? Geschämt hat er sich vor mir. Hat mir beweisen wollen, er hat den mischuggenen Ministranten nur aus Mitleid nicht hinausgeworfen. und hat mir lange Geschichten erzählt, dass der auch beim Hochamt alles verdreht hat. Beim letzten Evangelium, wo man das kleine Kreuz schlagen soll, hat er das große Kreuz gemacht. Und wenn er am Altar vorbeigekommen ist, wo das Allerheiligste im Tabernakel drinnen ist, hat er die Kniebeuge mit beiden Knien gemacht, statt mit einem Knie. Aber grad ausgerechnet beim Domine non sum dignus hat er bloß die mittlere Referenz gemacht, statt der tiefen. Konstant hat er das Messbuch so gelegt, dass der Rücken gegen die Altarmitte gekehrt war, statt der Schnitt. Beim zweiten Kyrie eleison soll er antworten, Christe eleison. Natürlich hat er auch gesagt, Kyrie eleison. Beim Levate ist er niedergekniet, beim Flectamus genua ist er aufgestanden. Ausgerechnet, wenn er die Klingel getragen hat, ist er gestolpert und... Na gut, und was war mit dir? Ich hab also ministriert. Es waren genug Leute da. Auch die Wirtin von der Schmuckirka. Die ist gleich in der ersten Bank gesessen. Sie kennt mich noch aus der Zeit, wie ich mit der Pepcha das Verhältnis gehabt habe. Damals war ich oft in der Schmuckirka tanzen. My word of honor. Ich habe mich vor ihr geniert, mit solchen Messgeräten zu ministrieren. Sogar die Monstranz war angelaufen und zwischen den Strahlen hat der Staub gesteckt. No. Und wie Ite Missa est war, bin ich in die Sakristei gegangen und habe die Sachen in Ordnung gebracht. Eine Dose mit Amor habe ich gefunden, aber was nützt mir die Putzpasta, wenn kein Lederlappen da ist? Da bin ich auf eine Idee gekommen, gebenscht sei mein jüdisch Köpferl. Ich habe ein zerrissenes Zingulum zerschnitten, ein altes, wollenes Zingulum, und damit das Räucherfass blank gescheuert, das Insensorium und den Deckel vom Missale und die Trinkgefäße. Zum Kaplan sage ich dann, die Monstranz muss unbedingt auch einmal ordentlich gereinigt werden. Ich werde das gleich machen. Und das hat er zugelassen? Belehren hat er mich wollen, dass das Venerabile nur von einem gereinigt werden darf, der die höheren Weihen hat. Darauf habe ich ihm geantwortet, wegen einem Bisserl Staub soll ich mich vielleicht ins fürsterzbischöfliche Seminar einschreiben lassen? Da hat er gelacht und ich habe die Monstranz geputzt, dass sie wieder etwas gleich sieht. At the end hat er auch ein wenig am Ziborium herumgerieben, damit er sagen kann, er hat es gereinigt. Lass er verdienen. Und ich bin wieder in die Sakristei gegangen, die Ornate und das Pluviale, habe ich zusammen mit dem Lavacrum und den Lavabotücheln in ein Bündel geschnürt, dass man sie nach Brevno in die Klosterwäscherei schicken kann. Alles geordnet und war fertig. Da legt mir der Kaplan, so soll ich leben und gesund sein, 15 Zahl hin. Was? Ja, ja, 15 Kreuzer als Lohn. Zuerst habe ich ihn angeschaut, ob er Meschugge ist. Was ist das, frage ich ihn. 15 Kreuzer bekomme ich bei St. Heinrich, also mitten in der Stadt. Aber herauszulaufen in der Nacht, einen Weg von einer Stunde im ärgsten Dreck, vom Spiel bin ich aufgestanden und habe mein Geld dort gelassen, und hier habe ich alles ausgeputzt, und Sie geben mir 15 Kreuzer? Sagt er, er kann mir nicht mehr geben, der alte Ministrant hat auch nur 15 Kreuzer bekommen und die Ministrantengebühr ist dem Kaplan für ein Quartal im Vorhinein ausbezahlt worden und er kann jetzt nicht mehr aufrechnen und er zahlt nur 15 Kreuzer. Da bin ich aber wild geworden. Messe lesen kann ein jeder, habe ich ihn angeschrien. Sie haben doch jedes Wort im Buch vor sich. Aber der Ministrant muss alles auswendig können. Wenn ich Ihnen statt des Evangeliums ein Kochbuch hinlege, so müssen Sie ja Povidelbuchteln aufsagen statt Dominus Vobiscum. Sie stehen ruhig oben und lassen sich bedienen, aber der Ministrant soll herumspringen wie ein Schalksnar mit seinen Schellen, und dafür wollen Sie ihm so einen Hungerlohn zahlen? Das ist christliche Nächstenliebe, eine Gaunerei ist das. Und der Kaplan? Der hat sich das gefallen lassen. Er hat natürlich auch angefangen zu schreien und zu schimpfen, und wie er geschimpft hat, hab ich gesehen, traurig genug, dass ich das von einem Seelsorger sagen muss, was er für einen schoflen, gemeinen Charakter gehabt hat. So ordinäre Worte hat er gebraucht. Bankert, Dreckkerl. Ich bin, hör ich, ein Wichtigtuer, und ob ich glaube, dass er ohne mich das nicht zusammengebracht hätte. Und wenn mir die 15 Kreuzer zu wenig sind, soll ich sie da lassen. Und ihn kann ich... Damned my soul, bin ich in Wut gekommen. Schon will ich ihm 2 Fraß geben, da schreit er weiter. Und jetzt habe ich gewusst, warum er mich schon früher immer so von der Seite angeschaut hat. Er schreit, er lässt nicht mit sich feilschen, er ist kein stinkender Handeljud. Wie er das gesagt hat, du weißt nicht, was das für mich bedeutet. Ich weiß es, ich kenne dich, Jack. Oh nein, in so einem Moment kennst du mich nicht. In so einem Moment kenne ich mich selber nicht. In so einem Moment können mich 10 Leute halten, das nützt nichts. Da kann ein Wachmann schreien, im Namen des Gesetzes, ich höre nichts. Ob du's glaubst oder nicht, ich sehe dann nur mit meinem rechten Auge und Ohrensausen spüre ich. Also, wie er das vom stinkenden Juden sagt, pack ich den schweren Altarleuchter. Da hat er aufgeschrien, Sacrilegium immediatum. Und das war wie ein Wunder. Es hat mich zur Besinnung gebracht, dass er auf Lateinisch erschrocken ist. Vielleicht auch, weil er mich damit als einen kirchlichen Funktionär angesprochen hat. Eigentlich weiß ich selbst nicht warum, aber was ein Sacrilegium immediatum ist, weiß ich ganz genau. Also ich bin im Augenblick zu mir gekommen und habe ihn vor mir stehen gesehen, mit einem Gesicht wie das Billardtuch da und die Hände von sich gestreckt vor Angst. Ich habe den Leuchter auf den Tisch gestellt und langsam gesagt, »Geben Sie mir noch 15 Kreuzer.« Ohne ein Wort zu reden, hat er sie hingelegt. Ich habe die 30 Zahl eingesteckt, das kleine Kreuz geschlagen, Klammer auf, ich weiß ganz gut, man soll das große Kreuz schlagen, aber ich habe so eine Wut gehabt, Klammer zu, und bin gegangen. Mit einem Ruck trinkt Jack sein Bierglas leer. That's the whole story. Aber das habe ich mir unterwegs vorgenommen. Wenn ich dich treffe, werde ich dir das erzählen, dass du in die Zeitung hineingibst, was das für eine Wirtschaft ist in den Prager Tumes, damit da einmal eine Ordnung hineinkommt. Du musst schreiben, jeder Ministrant soll 15 Kreuzer bekommen pro stille Messe, 20 Kreuzer per Hochamt am Sonntag oder Feiertag, bei einer Totenmesse die Ministranten zusammen 10% von der Messespende, und für die Kapellen auf dem Friedhof oder in den Vorstädten soll eine Zuschlagsgebühr festgesetzt werden, 10 Kreuzer per Kilometer zum Beispiel. Herrn Süß aber, in seinem jüdischen Empfinden empört, entreißt sich ein Ausruf. Wie können Sie als Jude ministrieren? Eine Augenbraue über ausgeronnenem Ei zieht sich empor. Sie Ochse! Wie können Sie glauben, dass ich als Jud ministriere? Ich ministriere als All. Ende von Abschnitt 17. Gelesen von Klaus Missfeld.